guck mal. Mit dem, was sie machen, haben sie Erfolg. Deshalb tragen manche Gold, andere sparen, denn es geht um Haben oder Soll. Manche wollen rappen, andere haben es gewollt. Ich hab mir gerade eingerollt, doll, laber mich nicht voll. Es ist egal, ob Tag die Sonne scheint. Wenn nachts der Donner grollt, siehst du Blitze aus den Autos, weil das Auge dich verfolgt. Also glaub doch, was ihr wollt. Ich glaube, was ich sehe. Und heute sind die traurigen Geschichten trauriger denn je. Traurige Gesichter in einem traurigen System. Zwischen Blaulicht und Sirenen, deshalb brauchen alle Seeds. Aber du brauchst dich überhaupt gar nicht zu schämen. Kenn ich hier nicht mein ganzes Leben, aber vertrau ich kein, wie geht's? Das geht von Mathe bis zu Sonntagsbahnhof bis zu Bolzer. Nur für meine Abis, Heuers, Bratas, Brei auf Ortax. Ihr macht Party und wir hassen Brei auf Kontasch. Lagano, doch dann ne Mann am Ortan, ich bin Haze. Statt dem Poli, Kurenz, Wasser, statt dem Poli, Poli, Kurenz, Wasser, statt dem Poli, Kurenz, Wasser, Brat, die Blende ist nur Wasser. Statt dem Poli, Kurenz, Wasser, statt dem Poli, Kurenz, Wasser, statt dem Poli, Poli, Kurenz, Wasser, statt dem Poli, Kurenz, Wasser, Brat, die Blende ist nur Wasser.